Wir werden auch heute fortfahren, uns finanziellen Dingen zu widmen. Und zwar haben wir heute zwei unserer Gemeindemitglieder, die uns Zeugnis geben werden. Okay, we're going to continue in the series of money, and we've got two people from our church who want to give share a testimony. Und als erstes darf ich den Eric einladen. And Eric Unterholzer will share first. Okay, ja, wunderschönen guten Morgen. Good morning. Seit einiger Zeit sind Gedanken in meinem Kopf. Since some time now, I've had these thoughts in my head. So persönliche Erfahrungen über die Spende. Personal experiences concerning the offering. Bei einem Angestellten ist es relativ einfach auszurechnen, wie viel spende ich jetzt. And if you're employed, it's pretty easy to figure out how much you're gonna give. Also wenn ich jetzt einen wirklich großen Betrag geben möchte. And if I really want to give a big amount. 100 Euro. Think about 100 Euro. Dann muss ich netto 1000 Euro verdienen. That means I have to have 1000 Euro. After taxes. Was in Österreich bedeutet, dass ich 2000 brutto verdienen muss. In Austria that's about 2000 Euro. Gross. Okay, thank you. Yeah. Also ganz einfache Rechnung. Okay. So it's a very simple calculation in Austria. So ich habe ein kleines Unternehmen und ich bin Unternehmer. So I have a small company. Bei mir ist es ein bisschen schwieriger. And it's a little bit more difficult for myself. Da gibt es Einnahmen, Ausgaben. There's incomings and outgoings. Yeah. Die Steuer. There are the taxes. Dann ein halbes Jahr später ist die Sozialversicherung. And about 6 months later, I have to pay a social insurance. Also ich bin eigentlich sicher, bis ich zum Rechnen komme, ich brauche keine Spende geben. And I figured this out, you know, until I really know what I earned, I don't really have to give anything. Das ist aber nicht wirklich das, was ich der Gemeinde Christus geben möchte. But that's not really the way I want to do it. In my church and for Christ. So habe ich eben eine andere Methode entwickelt. And so I figured out something else. Und die möchte ich euch kurz erzählen. And I'd like to share this with you. Und das können nicht nur Unternehmer, sondern auch private Angestellte verwenden. It's not only for entrepreneurs, but also for people who are employed. Okay, das erste ist einmal, es muss immer abgesprochen werden mit meinem Partner, mit meiner Partnerin. The first thing, it always has to be in accordance with my wife, with my partner. Weil es kann dann schon so weit kommen, dass ich Geld spende, wo dann meine Frau sagt, das ist eigentlich das Geld für den Kasten, für die Kinder. Because it could be that I give money away and then my wife says, well, that was actually meant for something for the kids. Also bereitet euer Umfeld vor. So prepare your surroundings. Okay, gut, dann geht's los. Wir horchen sehr oft zu den Predigten, wir beten sehr oft, wir geben Wünsche ab, wir spenden. And so it is, we listen to sermons very often, we pray, and we give an offering. Und ich bin draufgekommen, dass speziell in meiner Situation ich Gott nachfragen muss. Was soll ich spenden? And in my situation I've noticed that I have to ask God like a second time, what should I give? Das ist nicht sehr einfach, weil ich habe gehört, er spricht zu uns. Was sagt er? And it's not so easy because I've heard that he talks to us, he speaks to us, but the question is, what does he say? Das ist unglaublich spannend, weil das dauert Tage, Wochen, bis er etwas mir gibt. And that's very exciting because it takes sometimes days or weeks till I get an answer. Und dann bekomme ich eine Summe. And then I have this sum in my head. Und ich habe komplett mein Geschäftsleben umgestellt. And I have turned my my work around. Ich habe Firmen früher geführt, größere Firmen. Oh, lately, so I used to lead in companies. Und jetzt starte ich tatsächlich mit dieser Summe. And now, okay, I start with this sum. Ja. Das klingt kompliziert, ist es aber recht einfach. Ich baue das Ganze einfach von hinten auf. Ja, it's actually quite easy. I start from the bottom. Und jetzt geht's los. Ganz einfach. Ein Geschäftsmann muss einen Businessplan machen, damit er wirklich weiß, wo er hinkommt. So I like to do it like in a business plan. Aber ich starte ganz unten mit dem, was ich spenden möchte. But I start at the bottom, where there is the sum that I would like to give away. Und kommen Ausgaben, Einnahmen. And then I just add all these things up to it. Geschäfte. The business that I'm gonna make or have to make. Und seit einiger Zeit passiert mir Folgendes. And since a while now, something has happened. Has been happening. Es gibt Beträge, die kann ich nicht erklären. There are amounts in my bookkeeping that I just can't explain. Ich habe keine Vorstellung, wie ich zu diesem Geld komme. I don't know where this money came from. Und ich bin sehr kreativ. And I'm very creative. Naja, habe ich halt einfach hingeschrieben WNG. So I just labeled it WNG. Ja. Meine Frau hat mich schon gefragt, was heißt WNG? And my wife has asked me, what does WNG mean? Interessante Gespräche gab es dann bei der Bank. And interesting things also happen at the bank. Stellt euch mal kurz den Steuerberater vor. Or the, or my tax man. Wisst ihr, was das heißt? Do you know what this means? Weiß nur Gott. Okay, only God knows. Sensationell, weiß nur Gott. So this is my short abbreviation for only God knows. Erklären Sie das mal einer Bank. And just explain that to a bank. Aber wisst ihr, was das für eine Dynamik für mich bedeutet? But you know what kind of a dynamic came out of this for myself? Mut. Courage. Vertrauen in Gott. And trust in God. Und vor allem Bereitschaft, auch Gott in meinem täglichen Leben wirken zu lassen. And also a readiness to involve God in my daily life. Ich habe WNG ständig in meinem Kopf. I have this WNG in my head at all times. Ich bete für WNG. I pray for this abbreviation. Und es ist so spannend, was da momentan passiert. And it's really so exciting what happens. Ich möchte euch nur einladen. And I'd really like to invite you. Produziert eure eigenen WNGs. Have your own WNGs. Und sagt es den Leuten. And tell the people about it. Auch wenn es Banken sind. Even if it's a bank. Dankeschön. Okay, thank you. Weiß nur Gott. Only God Aurora, knows. Darf ich dich bitten? Danke, Eric, das war super. Also ich mache auch ungefähr so. Zu meiner Person zuerst, ich bin seit 90 in Wien und seit 97 arbeite ich auf selbstständiger Basis. So to my person, I've been in Vienna since 1990 and since 97 I've been working on, I'm self-employed. Ich bin ein Einzelpersonenunternehmer. So I'm a single, freelancer. A freelancer. Okay. Ja, und mein derzeitiger Broadcaber ist eigentlich ein jährlicher Dauervertrag mit einem Großkonzern. And my main contractor is a big company. Also ich habe zwar ein gesichertes Einkommen. So I have a regular income. Aber Ende des Jahres muss ich immer für meinen Vertrag zittern. But always at the end of the year I'm a little bit anxious if my contract is going to be renewed. Seit ich Malachi 3:10 gehört habe. But since I've read this verse in Malachi 3:10. Ich habe oft gefragt, wie sieht es aus, wenn Gott die Pforte des Himmels öffnet? I've been thinking about what does it look like if God opens the gates of heaven. Und mich in Übermaß segnet. And if he really blesses me in abundance. Ja, ich möchte euch ein Zeugnis geben, also. And I'd like to share one testimony with you. Über wie Gott mich segnet. The way that God has blessed me. Also ab Anfang dieses Jahres habe ich auch diese Summe mit Gott ausgehandelt, was ich als Tenten gebe. So at the beginning of the year, I've also I had this sum in mind or arranged with God that I would give that as my tithe. Und weil ich viel mit Zahlen zu tun habe und sehr buchhalterisch unterwegs bin. And because I have a lot to do with numbers and I'm an accountant at heart. Habe ich gesagt 15% von meinem Umsatz. So I said it's going to be 15% of my revenues. Also das ist einfach dann. Ich brauche es nur ausrechnen. So that's actually quite easy to calculate. Warum ist das so? Sprüche 3:9 hat mich dazu bewegt, meinen Umsatz zu verzehnten. And I found this verse in Proverbs 3:9, and that led me to take the tithe from my revenues. Da steht, ehre den Herrn mit den Erstlingen all deines Einkommens. So it says, honor the God with the first fruit of all your income. Und nicht ehre dem Herrn, aus was dem übrig bleibt, nachdem du die Samen für die nächste Saat beiseite gelegt hast. And it doesn't say, honor God with the things that are left over after you've taken out the seed that you need for the next year. Oder die Firmenausgaben abgezogen hast. Or after you've deducted all the invoices you have to pay. Warum ich mehr als 10% gebe? And why I decided on giving more than 10%? Ich habe vor einigen Jahren von einem Industrieriese Le Tourneau gehört. And I heard a couple of years ago of a big company. The name is Le Tourneau. Le Tourneau. Okay. Er hat 90% seines Einkommens Gott geschenkt. And that man gave 90% of his income for God. Ihr könnt ihn im Internet lesen, derzeit ist ein riesiger Konzern. And you can find it in the Internet, it's a really big company that he owns. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe mir gedacht, mit 10% meines Einkommens, ich kann nicht durchkommen. And that really impressed me, but I thought, of course, well, with 10% of my income, I cannot get Dann habe ich seine Biografie gelesen und ich habe verstanden. And then I read his biography and then I understood. Dass er hat, egal wie es ausgeschaut hat, er hat jährlich im Vorhinein geplant. that he always, no matter what the prospect would be for the coming year, he always planned in advance. Wie viel er Gott geben möchte. How much he would give God. Und er gab immer mehr, and bis er zu 90% kam. And he always increased that year by year until he arrived at this 90%. Und das erste Mal, wo ich mehr als 10% meines Einkommens gegeben habe. And the first time that I gave more than my tithe. War ich in einer Notlage. I was in a real difficult situation. Es war kein Auftrag, kein Job. And I didn't have any contracts. I didn't have a job. Schulden habe ich gehabt noch. And I also still had some payments to do. Und ich bekam das Notstandsgeld, 600 Euro. And I became the social help, yeah. Which is around 600 euros. Da habe ich gedacht, ich drehe den Spieß And I thought, okay, I'm going to turn this upside down. Instead of giving my tithe from 600 euro, ich gebe 10% von was ich monatlich brauche. I'm going to give 10% of that which I need every month. Also ich empfehle diese Methode nur diejenigen, die wirklich starke Nerven haben. And I only recommend this to people who are really strong, have strong nerves. Ich habe zwei Jahre und acht Monate so gelebt. And I lived like that for 2 years and 8 months. Und ich habe immer gezittert. And I always was fearful. Und Gott war immer treu. But God was always faithful. Ich habe genau Buch geführt. And I kept my books very strictly. Und am Ende des Monats. And at the end of the month. Die Summe der Einnahmen war genau das, wovon ich 10% gegeben habe. I always had exactly that income, which was the 100% of my. Und nach dieser Zeit bekam ich eben diesen Vertrag mit den Großkonzernen, wo ich dabei bin jetzt. And after a while, I became this contract, this steady contract with this big company. Und Anfang 2008 entschied ich mich wirklich stetig, diese geplante Schritt in Richtung 90% zu machen. And since 2008, I'm determined to increase this year by year till I'm also up to 90%. Also gab ich 13%. So then I started with 13%. In 30 Jahren bin ich dort. So he said, well, I thought, well, in 30 years I'm there. Also, und für 2009, ich habe überhaupt keinen Mangel gehabt in 2009. Ich war so gesegnet. And in 9 oder 8? 2008. Okay, so in 2008, I didn't lack anything. Und wir haben eine neue Wohnung bekommen, eingerichtet, alles. And we got a new apartment, we could buy the furniture for it. Es war sehr schön. It was really für 2009 sah es so aus, dass ich keinen neuen Vertrag mehr bekomme, weil das Firma hat ein Computersystem eingeführt, das meine Arbeit übernommen hat. So now for 2009, they didn't prolong my contract because it wasn't sure. It wasn't sure if they would prolong my contract because they added a new computer system, which more or less did my work. Und dann die Wirtschaftskrise kam. And then also the crisis came. Aber die Wirtschaftskrise kam. But the economic crisis came. Und der Chef hat gesagt, wir brauchen ein neues Tool. And then the boss said, we need a new tool. Das eben mit dieser Wirtschaftskrise uns hilft, weiterzugehen. That can help us go on. Und das in System hat dieses Tool nicht gemacht. And this computer, this software could not do that. Und ich musste das programmieren. So they asked me to program that. Und ich habe gerade genug Arbeit gehabt bis Ende des Jahres. And that was enough work for me till the end of the year. Aber im letzten Monat hat die Firma zugesperrt, also ich habe meine Arbeit nicht fertig gemacht. So, but in the last month, the company closed and I couldn't finish my work. Dieses Jahr machte ich weiter. Ich habe gewusst, es gibt nur eine kurze Zeit für mich zu arbeiten. And this year in January I continued this project and I knew it would only last a short while. Weil wenn ich fertig mit dem Programm, dann es wird auch im System integriert. Because I knew when I would have finished programming this, then they would implement it and yeah. Ja, also I would be obsolete. Auch mit dieser Aussicht habe ich gesagt, im Januar habe ich gesagt, nein, ich habe mich entschieden jetzt jedes Jahr mehr zu geben, also 15% für 2009. But even with this prospect, I thought, no, I decided to increase every year, so also for this year, 15% is my aim. Anfang März kam der Chef zu mir und sagte, and beginning of March, my boss approached me and said, die Integration ihres Programms im System ist gestorben. The integration of this program into the system has died. Yeah? Ihr Vertrag wird verlängert. And we're going to prolong your contract. Und ich bekam eine Erhöhung genau so viel, wie ich Gott extra geben wollte. And he offered me a raise for exactly the amount that I wanted to add to my tithe. Wenn ich vielleicht auch ein kleines Zeugnis abgeben darf. If I maybe may also add my small testimony. Menschlich gesehen, From a human perspective, bin ich am Tiefpunkt meines Lebens. I'm at the lowest point in my life. Ich bin 44. I'm 44. Inmitten der größten Wirtschaftskrise, die diese Welt je gesehen hat. In the middle of the biggest economic crisis. Bin ich arbeitslos. I'm unemployed. Auf meinem Konto habe ich minus 700 Euro. On my bank account statement I can read minus 700 Euro. Und trotzdem and still, ist mein Leben gefüllt my life is full, mit Freude und Frieden. With joy and with peace. Und ich möchte euch heute kurz mitgeben, warum das so ist. And I'd like to share with you this morning why this is the case. Ich bin zwar schon 15 Jahre Christ, I've been a Christian for 15 years now, aber ich habe erst seit einiger Zeit meinen Umgang mit dem Wort Gottes verändert. But only for a short while I've changed my dealing with the Word of God. Und da bin ich auf Folgendes draufgekommen. And I've noticed one thing. Ich bin mir sicher, viele von euch wünschen sich Veränderung im Leben. I'm sure many of you would like some changes in life. Vielleicht wollt ihr mehr Kraft. Maybe you'd like more energy. Mehr Glauben. Or more faith. Mehr Geld. More money maybe. Gesünder sein. Or to be healthier. Oder was auch immer. Whatever it might be. Und wir glauben immer, dass solche Veränderungen im Leben and we always believe that changes in life mit einer Kraftanstrengung unsererseits verbunden sind. Always go hand in hand with some kind of effort from our side. Und ich möchte euch jetzt einladen, kurz mit mir ins Wort Gottes zu gehen. And I'd like to invite you to open the Word of God with me this morning. Und da steht irgendwie das Gegenteil. And somehow it says the exact opposite. Und zwar in Markus 4. And we find this in Mark chapter 4. Vers 26. Verse 26. Und er, also Jesus, sprach. And it says, and he, and Mark means Jesus, he also said, mit dem Reich Gottes ist es so. This is what the kingdom of God is like. Also ich erlaube mir mal diesen Vers frei zu übersetzen. And maybe I can say this more freely. Und sage, das Reich Gottes funktioniert so. So the kingdom of God works in this way. Es funktioniert wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft. It is like a man scatters seed on the ground. Und schläft und aufsteht. Night and day. Nacht whether he sleeps Tag, or gets up. Nacht und Tag. Und der Same geht auf. The seed sprouts. Und wächst. And grows. Und er weiß nicht wie. Though he does not know how. Denn von selbst bringt die Erde Frucht. All by itself the soil produces corn. Zuerst den Halm. First the stalk. Dann die Ehre. Then the ear. Danach den vollen Weizen then in der the Ehre. Then the full grain in the ear. Okay. Dieser Mensch, dieser Mann, der den Samen streut. Okay, so this man who spreads seed. Das sind wir. That's us. Wir streuen Samen in unser Leben. And we spread the seed in our life. Und der Same, den wir streuen, and these seeds that we sow, der sollte das Wort Gottes sein. And that should be the Word of God. Jetzt das Wort Gottes, man kann auch dazu sagen Bibel. The Word of God, you could also call it the Bible. Ich möchte es aber noch anders benennen. But I'd also give it a different name. Und zwar möchte ich euch einladen, noch einmal mit mir zum zweiten Petrusbrief zu gehen. And for that I'd like to open 2 Peter. Erstes Kapitel, Vers 3. Ja. Okay, so 2 Peter 1, Vers 3. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. His divine power has given us everything we need for life and godliness. Durch die Erkenntnis dessen, through our knowledge of him, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Kraft, who called us by his own glory and goodness. Und durch sie, through these, also durch Gottes Kraft und Herrlichkeit, that means through God's glory, sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt. Through these he has given us his very great and precious promises. Darf ich das noch einmal wiederholen? Maybe I may repeat this. Durch Gottes Herrlichkeit und Kraft through his goodness and glory sind uns die teuersten und allergrößten Verheißungen geschenkt. The very great and precious promises have been given to us. damit ihr so that through them you dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur. So that you may participate in the divine nature. Okay, also ich ermutige euch, nehmt euch diese drei Verse zu Hause her. So I really want to encourage you to take those three verses und erforscht sie. And really study them. Also ich erforsche sie seit mittlerweile 2 Monaten. And I'm studying these verses for about 2 months now. 2 Monate, 3 Verse. 3 verses for 2 months. And immer nicht ganz durchgeblickt. I'm still not quite at the end of it. Aber zurück zu Markus 4. But back to Mark 4. Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft. With the kingdom of God it's like a man who sows seed. Also dieser Samen ist das Wort Gottes. So this seed is the word of God. Dieser Samen sind diese teuren und allergrößten Verheißungen, die uns Gott gegeben hat. And this seed are these precious promises that God has given to us. Damit wir durch sie Anteil an der göttlichen Natur haben. That we can have through these promises that we are partakers of the nature of God. Jetzt nehmen wir einfach einmal her diesen Vers, den wir in den letzten 2 Wochen so oft gehört haben. So let's just take for example the verse that we have heard so often in the last 2 weeks. Mit anderen Worten, wenn du ein Zehntel deines Einkommens gibst, dann wird dir Gott die Schleusen des Himmels öffnen. In other words, the verse says, if you give God the 10% of your income, he will open the gates of heaven. Wenn ich das jetzt als Verheißung sehe, and if I take that as a promise, wie bekomme ich durch diese Verheißung Anteil an der göttlichen Natur? How do I become a partaker of the divine nature? Wenn ich ein Zehntel gebe, if I give my tithe, und es wird mir versprochen, dass Gott die Schleusen des Himmels öffnet, and I have this promise that God will open a gate in heaven, wie werde ich dadurch, dass ich diese Verheißung ernst nehme, wie nehme ich Anteil an der göttlichen Natur? So, if I'm part of this process, how do I become part of the godly nature? Erinnern wir uns kurz daran, was Gott getan hat. Let's just think about what God has done. Er, der seinen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns gegeben hat. He who hasn't spared his son, but gave him for us. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles andere geben? How should he not give us everything with him? Also wir sehen, dass dass was Gott von uns sich wünscht. And so we see that those things that God would like from us, dass er sie selber auch getan hat. That he himself has done these things. Und ich glaube, er hat den Herrn Jesus aufwachsen gesehen. And I think he saw Jesus growing up. Er sah ihn als Baby. And he saw him as a baby. Er sah, wie er an Weisheit und Kraft zunahm. And he saw him grow in spirit, yeah, and in power, strength. Er hat sich mit ihm besprochen, als er 12 Jahre alt war im Tempel. And when he was 12, he talked to him in the temple. Und aus den Evangelien wissen wir, dass sich Jesus oft in einsame Gegend zurückgezogen hat und mit seinem Vater gesprochen hat. And from the Gospels we know that Jesus actually quite often retreated to a place and had communion with God. Und diesen Sohn, den hat Gott für uns gegeben. And this son God gave for us. Und wenn ich jetzt mal ganz frech sein darf, and if I might be maybe a little fresh now. Wenn wir Jesus als den zehnten Teil betrachten, ja. If we see Jesus as the tenth part. Wo ist dann die Schleuse des Himmels, die sich für Gott öffnet? Where is the gate of heaven that opens up for God? Was kommt aus dieser Schleuse raus? What comes out of that gate? Das, was aus dieser Schleuse rauskommt. And what comes out of this gate for God? Das sind wir. Is us. Gott hat seinen Sohn gegeben. God gave his son. Und er bekommt uns dafür zurück. And he receives us. Ist das nicht wunderbar? In return. So viel ein bisschen zu finanziellen. Aber diese Verheißungen, die uns Gott gibt. But these promises that God gives us. Da geht es nicht nur um Finanzielles. It's not only about finances here. Sondern es geht einfach um, wie soll ich sagen, um ein Leben, das in der Kraft Gottes gelebt wird. But it's also about a life, having life in with power. Ein Leben, in dem die Frucht des Geistes sichtbar und erfahrbar ist. And it's also a life where the fruit of the Spirit is visible and you can experience it. Liebe, love, Freude, joy, Frieden, peace, Geduld, patience, Sanftmut, kindness, meekness, yeah. Treue, Selbstkontrolle, faithfulness, self-control. Erfahren wir das oder erfahren wir es nicht? Are these things that we experience or not? Ich meine, wir können uns fragen, ja, erfahre ich Frieden? And we can ask ourselves these things. Am I really experiencing peace? In meiner Ehe? In my marriage? Wenn meine Frau was zu mir sagt, explodiere ich oder? If my wife says something to me, do I explode? Ich meine, wir können wirklich messen, ob wir im Geist wandeln oder nicht, einfach nur an diesen Eigenschaften, die uns in Galater 5 22, 20 aufgezählt werden. We really have this measuring stick to see if we are in the spirit by these things that are mentioned in Galatians chapter 5. Okay, aber wie gesagt, ich habe erst gesagt, dass viele von uns glauben, dass Veränderung immer nur mit einem enormen Kraftaufwand unsererseits verbunden ist. But as I mentioned, many of us might think that any kind of change has always to do with effort from our side. Aber hier steht, but it says here, mit dem Reich Gottes ist es so. With the kingdom of God, it is like this. Wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft. A man scatters seed on the ground. Und schläft und aufsteht Nacht und Tag. Night and day, whether he sleeps or gets up. Und der Same geht auf und wächst. And the seed sprouts and grows. Er weiß nicht wie. Though he does not know how. Denn von selbst. All by itself. Denn von selbst bringt die Erde Frucht. All by itself, the soil produces corn. Also mit einem Wort. So in one word. Wir machen nicht die Veränderung. We are not the agents of a change. Aber wir sind dafür verantwortlich, dass der Same, dass das Wort Gottes, dass die Verheißungen, die uns Anteil an der göttlichen Natur geben, dass die gesät werden. But we have the responsibility that these seeds that make us to partakers of the divine nature are sown. Und wie macht man das? And how do we do this? Es funktioniert, es geht, also wir säen oder wir pflanzen erstens einmal dadurch, durch was wir hören. So firstly we sow by the things that we hear. Wem schenken wir unser Gehör? And the question is, who do we listen to? Hören wir den Männern und Frauen Gottes zu? Are we listening to men and women of God? Und verbinden mit Glauben, was die uns sagen? And connect in faith what they are telling us? Oder hören wir zum Beispiel täglich den Nachrichten zu? Or do we just listen daily to the news? Oder täglich der Soap Show? Or just Soap Operas? Soap Operas, ja. Oder den Seifenopern? Was wir hören, what we hear, beeinflusst uns mehr als wir glauben. Has more influence on us than we might believe. Zum Beispiel Medien. For example, the media. Es gibt ein Gesetz in der Medienbranche. There is this one law in the media world. Das sagt nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. It says only bad news is good news. Das heißt, das, was du über die Nachrichten reinbekommst. That means everything that you take in through the media is so gefiltert, dass es sich gut verkauft. Is always filtered in a way that it sells good. Und das sind nur die schlechten Sachen. And only the bad things sell good. Und ich garantiere dir, wenn du 3 Wochen nicht Nachrichten hörst, and I guarantee you, if you don't listen to the news for about 3 weeks, geht's deiner Seele mit 100%iger Sicherheit besser. Your soul will feel better. Und falls irgendwo ein Atommeiler explodiert ist, dann erzählt's da eh dein Nachbar. And if something happens to nuclear plant somewhere, your neighbor is going to tell you anyway. Also, du versäumst nichts. You're not really going to miss anything. Wie kann man das Wort noch sehen? But how can you see the word else? Ich würde sagen, eines der wichtigsten Dinge ist, finden wir in Psalm 1. One of the most important things we find in Psalm 1. Wo steht, meditiert über das Wort Gottes bei Tag und Nacht. And it says about this person, he meditates upon the word of God day and night. Was bedeutet das? And what does that mean? Kann eine Mutter mit drei Kindern a mother of three sich 5 Stunden ins Wohnzimmer setzen und Bibel lesen, während die Kinder im Kinderzimmer amok laufen? Can she sit in the living room, read her Bible for 5 hours? Das Wort nehme ich zurück. Während sie das Kinderzimmer zerlegen, why the kids take apart the kids' room? Ich glaube, das ist damit nicht gemeint. I don't think this is meant by that. Es ist nicht damit gemeint, meditiert bei Tag und Nacht, dass du Tag und Nacht über der Bibel sitzt. It doesn't mean, you know, meditating over the word doesn't mean sitting over the Bible day and night. Es ist etwas anderes damit gemeint. But something else is meant. Und zwar, that is, habt ihr schon einmal versucht, nicht zu denken? Have you ever tried not to think? Hast du schon mal hingesetzt und gesagt, ich denke jetzt nichts? Have you ever just sat down and said, I'm going to think about nothing? Also ich schaffe das 3 Sekunden und dann. I can do that for about 3 seconds. Und dann ist schon wieder irgendwas in meinem Gehirn drinnen. And then something, some thought is in my mind again. Und ich denke, genauso ist es, wenn wir in der Früh aufstehen. And I think it's the same when we get up in the morning. Wir denken etwas. We have something on our mind. Wir fahren in die Arbeit. And then we go to work. Wir denken etwas. And we're thinking about something. Wir arbeiten. We work. Und denken etwas. And think about something. Also normalerweise sollte man sich auf die Arbeit konzentrieren. Usually you should be concentrating on your work. Aber ich weiß, wenn du ein Problem hast, but I know if you have a problem, dann automatisiert sich deine Arbeit und du denkst eigentlich über dein Problem nach. Then your work is done automatically and you're thinking about your problem. Und Gott empfiehlt uns einfach. And God just recommends here. Also dieses Denken, ja. Or before that, this type of thinking. Ja, genau. Also Denken bedeutet, oder Meditation bedeutet, dass wir, and to meditate means, dass wir den Fokus unserer Aufmerksamkeit to put the focus of our attention irgendwo hinleiten, ja. That we direct this focus somewhere. Und wir können uns jetzt entscheiden. And we have the choice now. Leite ich ihn daher? Am I going to put my focus on this here? Oder leite ich ihn auf mein Problem? Or am I going to focus on my problem? Der Paulus schreibt, freut euch alle Zeit zum Beispiel. And Paul, for example, writes, rejoice always. Er hat das geschrieben, als er im Gefängnis saß. And he wrote down that line while he was in prison. Und er hat das geschrieben, nachdem er, ich weiß nicht, dreimal gesteinigt wurde. And he wrote that after being stoned about 3 times. 5-mal die 30 Peitschenhiebe bekommen and hat. And he received 5 times 30 strokes with schiffbrüchig a whip, war. After he had been shipwrecked. Zahlreichen Versuchen, seinem Leben ein Ende zu setzen, entkommen war. And had escaped several attempts of others to put his life to an end. Und er schreibt, freut euch. And he says, rejoice. Dieses freut euch, and this word rejoice, ist zum Beispiel so ein kleiner Same, is a tiny seed, den wir einsetzen sollen. That we should plant. Das ist ein Same, über den wir bei Tag und Nacht meditieren sollen. It's one of these little seeds that we should think upon day and night. Dass wenn unser Leben sich umdreht, that when our life turns around, sollen wir nicht auf dieses umgedrehte Leben schauen, sondern einfach, was da drinnen ist. We shouldn't look upon our life that is upside down, but we should look what is in here. Das ist meiner Meinung nach Samen sehen. And this, in my opinion, is sowing the seed. Und wenn es uns gelingt, diese Samen zu sehen, and if we are successful in sowing these seeds, dann wird der Same aufgehen, wachsen, then, und wir wissen nicht wie. Then they will sprout and they will grow and we will not know why. Denn von selbst bringt, ich werde es jetzt ein bisschen paraphrasieren, denn von selbst bringt das Königreich Gottes seine Frucht in dir. And because by itself the kingdom of God will bring forth its fruit in you. Zuerst den Halm. First the stalk. Das heißt, es geht ganz klein los. That means it starts very, very little. Die Veränderung in deinem Leben. The changes in your life. Danach die Ehre. And then comes the ear. Und danach der volle Weizen in der Ehre. And then the corn in the ear. Also es ist ganz einfach. Nehmt das Wort Gottes als Samen. And it's actually quite easy. Just take the word of God as a seed. Pflanzt es in euer Leben. And plant it into your life. Und geht schlafen, steht's auf, geht schlafen, and then, steht's auf. You know, lie down, get up, lie down, get up. Und Es wird etwas wachsen. And you'll see that something will start growing. Okay, ich höre jetzt auf. Ich könnte nur so viel mehr erzählen. Aber okay. I'm gonna stop now. Vielleicht noch ganz kurz. Very short. Es steht geschrieben, meine Seele klebt am Staub. It's written that my soul cleaves to the dust. Erquicke du mich mit deinem Wort. Refresh me with your word. Bitte glaubt mir, dass wenn es euch nicht gut geht. And please believe me if you're having a hard time. Geht ins Wort Gottes. And just go into the Word of God. Ich habe das 15 Jahre meines Lebens auch nicht geglaubt, aber wirklich, es hilft. Maybe I didn't believe this for 15 years in my life myself, but it really does work. Und die Bibel fordert uns auch dazu auf. And the Bible also asks us to do this. Im Römer 12. In Romans, you can see this chapter 12. Vers 2. Verse 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich. And don't be transformed to this world. Mir gefällt die englische Fassung sehr gut. Also verändert euch nicht so, wie diese Welt euch das von euch will. And the English says it, do not conform any longer to the pattern of this world. Sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. But be transformed by the renewing of your mind. Und unser Sinn kann nur durch das Wort Gottes wieder verändert werden. And the sense in life can only be renewed through the word of God. Wenn wir hören, ich meine, ich will dieses Beispiel schon lange nicht mehr stressen, weil es nervt mich schon, aber wenn wir hören Wirtschaftskrise. I don't want to stress this example because it's getting on my nerves myself. Dann denke ich mir, but if we hear this word economic crisis, dem Gerechten scheint immer ein Licht. Then I just say, I mean, the just always has a light. Es gab Krisen beim Abraham, es gab Krisen beim Josef. Sie haben alle überlebt. Crisis in times of Abraham or in Joseph's times, they always survived. Meine Seele klebt am Staub, erquicke du mich mit deinem Wort. My soul cleaves to the dust, refresh me, renew me with your word. Und dann beginnt unser Leben irgendwie gottselig zu werden, übernatürlich. And then our life becomes godly and supernatural. Und dazu sind wir berufen. And that's what we're called to be. Okay, Vater im Himmel. Father in heaven. Wir bitten dich. We're asking you. Dass wir das, über was wir jetzt gerade gesprochen haben. That about these things that we just talked about. Dass du uns helfen mögest, das in unserem Leben umzusetzen. That you help us to put these things into action. Dass wir zurückgehen zu deinem Wort. That we go back to your word. Wenn es uns nicht gut geht. When we're not doing well. Und dass wir wissen dürfen, dass darin die Kraft unserer Errettung liegt. And that we may know that the power of our salvation is in these things. Ich möchte nur ganz kurz sagen, falls es jemand unter uns gibt, der den Herrn Jesus noch nicht als Herrn in seinem Leben hat. If somebody is among us this morning who hasn't received Jesus as Lord in his life. Und Herr Jesus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Jesus died for our sins on a cross. Und hat uns seine Gerechtigkeit geschenkt. And he has given us his righteousness. Das wird für jeden Menschen dann aktiv. And this becomes activated for every person. Sobald man im Herzen glaubt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. If you believe that Jesus was risen from the dead, und sobald man mit dem Mund bekennt, dass Jesus der Herr, and also if you confess that with your mouth that Jesus is the Lord, dass er das der Herr über dein Leben ist, that he's the Lord of your life. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann gebe ich dir die Möglichkeit, es jetzt zu tun. And if you've never done that before, then this may be the opportunity for you to do this. Du kannst einfach ein stilles Gebet beten, mir nachbeten. You can just repeat a very simple prayer for yourself. Du kannst sagen, Vater im Himmel. And say, Father in heaven. Ich möchte ab heute darauf vertrauen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. I want to trust from today on that Jesus is risen from the dead. Ich möchte darauf vertrauen, dass er meine Schuld am Kreuz genommen hat. And trust that he has taken my sin to the cross. Und dass er mir seine Reinheit geschenkt hat. And he has given me his purity. Herr Jesus, ich nehme dich an als Herr über mein Leben. Lord Jesus, I accept you as Lord over my life. Und ich bitte dich, dass du mich so modellierst, wie du mich haben möchtest. And I ask you to form me the way that you want me to be. Im Namen Jesu, Amen. In the name of Jesus, Amen.